Tod und Zerstörung. Mitte Februar 1945 kehrten wir von der Westfront endgültig nach Berlin zurück. Die Fahrt vom Schlesischen Bahnhof, dem heutigen Berliner Ostbahnhof, in die Reichskanzlei verlief ruhig. Die Hauptstadt hatte uns nicht erwartet und man war ganz offensichtlich auch mit etwas anderem beschäftigt. Rechts und links der Straßen, viele waren gänzlich unbefahrbar, reihte sich Häusergerippe an Häusergerippe, bloß noch Mauern ohne Fassade und Dachstuhl. Während der Fahrt sprach niemand ein Wort. Nun waren alle in der Hauptstadt versammelt, wir vom Begleitkommando, die Sekretärinnen, Ärzte, Adjutanten, Diener und natürlich Hausintendant Kannenberg samt Personal. Der engste Kreis um Hitler hatte noch einmal Position bezogen. Reichspressechef Otto Dietrich, die Bormann-Brüder, Botschafter Hevel. Die Generäle Keitel und Jodl nahmen Quartier in ihren Zehlendorfer Villen. Göring hatte sich auf seinen Landsitz Karinhall bei Berlin zurückgezogen. Ein Erlebnis, das ausnahmsweise nichts mit dem Krieg zu tun hatte, warf mich ziemlich aus der Bahn. Es passierte kurz nachdem wir in Berlin eintrafen. Mir war schon in Ziegenberg aufgefallen, dass sich Karl Tenazek merkwürdig verhielt. Uns verband eine enge Freundschaft und ich hatte mehrere Anläufe gemacht, um herauszufinden, was ihn bekümmerte. »Irgendwas stimmt doch nicht mit dir«, fragte ich rundheraus. »Schulden? Sonst was ausgefressen?« »Nein, nein, alles in Ordnung«, erwiderte Karl wenig überzeugend. Ich hatte ihn dann irgendwann nicht weiter bedrängt. Jetzt in Berlin bat er mich, eines Nachmittags seine Schicht zu übernehmen. Er wollte etwas früher gehen am nächsten Tag, sollte ohnehin sein Urlaub beginnen. Ich hatte nichts gegen Doppelschichten, das machte mir nichts aus, und ich war froh, danach umso länger Freizeit zu haben. So löste ich Karl wie gewünscht vom Dienst ab und fragte, wie üblich, nach besonderen Vorkommnissen. »Nichts weiter«, versicherte er, und übergab mir die Liste, in die alle geführten Telefonate eingetragen werden mussten. Ich wünschte ihm eine gute Heimreise, einen schönen Urlaub und erkundigte mich noch nach seiner Frau, von der ich wusste, dass sie schwanger war. »Hättet ihr lieber einen Jungen oder ein Mädchen?«, wollte ich noch wissen. »Keine Ahnung.« Traurig zuckte er mit den Schultern. »Ist doch egal.« Ich konnte mir keinen Reim auf sein Verhalten machen. Warum vertraute er sich mir nicht an? Karl verschwand in seinem Dienstzimmer, in dem unsere Zimmerfrau, Frau Herrmann, gerade ihre Arbeit verrichtete. Sie erzählte mir später, sie habe sich gewundert, warum Karl seine nagelneue Uniform anzog. Ihre Frage, ob er ausgehen wolle, habe er verneint. Kaum hatte Frau Herrmann den Raum verlassen, vernahm sie einen Schuss. Sofort stürzte sie zurück ins Zimmer. Karl hatte sich auf dem Bett sitzend erschossen. Zunächst kam der Verdacht auf, dass er in irgendwelche Agententätigkeiten verwickelt gewesen sein könnte. Natürlich waren wir alle der Gefahr ausgesetzt, von ausländischen Geheimdiensten umworben zu werden. Nach einigen Recherchen stellte sich allerdings recht schnell heraus, dass die Sache ganz anders lag. Das Kind, das seine Frau erwartete, war nicht von Karl. Es konnte nicht von ihm sein. Mein Freund hatte sich von Hitlers Leibarzt Professor Morell und von einem Urologen in Berchtesgaden untersuchen lassen. Beide kamen zu demselben Ergebnis. Karl war nicht zeugungsfähig. Es passte zu ihm, dass er damit nicht umzugehen wusste. Die Angelegenheit nahm uns alle im Kommando ziemlich mit. Der Verlust war ein großer Schock. Nach Bekanntwerden der Einzelheiten entschied Hitler, die tragische Geschichte als Unfall zu behandeln. Und wenn er entschied, dass es ein Unfall war, dann war es auch einer. Die Summe, mit der jeder Angehörige des Begleitkommandos für diesen Fall versichert war, 100.000 Reichsmark, wurde Karls Frau ausgezahlt.